ist ihm. Den Glauben lässt ich ihm gastlich sortig sein. Darauf krank dank ich ihr, willst du dein Weib drum schelten? Traum tag so des Wiegs, ein Ross nicht bringt, der Rast wird feind, wenn schlimme Pfade schufen dir Pein. Durch Wald und Wiese, Heide und Hain, jagte mich Sturm und starke Not, nicht König den Weg, den ich kam, wohin ich irrte, weiß ich noch minder, und gewend ich des gern. Es Dach dich deckt, es Haus dich hegt, Hulding heißt der Wirt. Wendest von hier du nach Westen Schritt, in Höfenreich, hausen dort Sippen, die Huldings hier behüten. Sein Name nun mir genannt. Du Sorge mir zu vertrauen, der Frau hier gibt doch Kunde, sie wie dir ist.